Nach dem Massensterben der Pflanzen am Ende der Karbonzeit und dem von Vulkanen verursachten Aussterben der Tiere am Ende des Perms sah es für die Tiere an Land düster aus. Aber nach Ansicht mancher Wissenschaftler, unter ihnen Emma Dunney, nutzten die Dinosaurier gerade während dieser katastrophalen Umwälzungen die Chance, um zur Spitze des Tierreiches aufzusteigen. Der Wandel auf den Landflächen begann mit dem Zusammenbruch der Kohlewälder, deren Baumkronen vor rund 300 Millionen Jahren praktisch die gesamte Äquatorregion bedeckt hatten, und er sollte den Verlauf der Evolution ganz allmählich, aber auch grundlegend verändern. Im Laufe der Zeit ebnete er den Weg für alle großen Gruppen der Landtiere, die wir heute kennen. Seine ersten wichtigen Nutznießer waren aber die Reptilien und insbesondere die Dinosaurier. Emma ist Paläobiologin und Expertin für Wirbeltiere an der Universität Birmingham. Für Fossilien interessiert sie sich schon, solange sie zurückdenken kann. Allerdings hat sie darauf einen anderen Blick als die meisten Menschen. Wie vielleicht nicht anders zu erwarten, geht insbesondere von einzelnen Fossilien häufig eine große Faszination aus. Man möchte das erste Exemplar eines bestimmten Tieres oder eines Tieres mit einem bestimmten Körperbau finden. Aber wenn man solche bemerkenswerten Spuren von Lebewesen nur einzeln betrachtet, übersieht man unter Umständen eine ganze Menge. Emma stellt sie sich lieber als Teile eines lebenden, atmenden Ökosystems vor. Auf diese Weise kann sie nicht nur das Aussehen der Tiere rekonstruieren, sondern auch die Umwelt, in der sie möglicherweise lebten. Das ist entscheidend, wenn wir über die einzelnen Knochen hinausblicken und herausfinden wollen, was diese Tiere gefressen haben, von welchen Klima- und Umweltbedingungen sie umgeben waren und welche Auswirkungen sie selbst auf ihre Umgebung hatten. Emma interessiert sich insbesondere für die Frage, wie sich die Tiergesellschaften an Land zwischen der Karbonzeit und dem frühen Mesozoikum, der Periode, zu der Trias, Jura und Kreidezeit gehören, verändert haben. Damit führt sie uns zurück zu den Anfängen der Dinosaurier. Um den Wandel zu erforschen, mussten sie und ihre Kollegen einen Weg finden, um die Zahl der unterschiedlichen Tiere, ihre Artenvielfalt, die in verschiedenen Weltregionen und auf der Welt insgesamt zu einem bestimmten Zeitpunkt lebten, quantitativ zu erfassen. Auf dieser Grundlage wiederum können die Wissenschaftler der Frage nachgehen, wie und warum sich die Artenvielfalt in Raum und Zeit verändert hat. Das ist allerdings nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Bei den Fossilfunden aus der fraglichen Zeit herrscht große Einseitigkeit. Unsere Erkenntnisse stammen, wie die über die urtümlichen Wälder, die uns bereits begegnet sind, zum größten Teil von wenigen Fundstätten, vorwiegend aus Nordamerika und Europa. Die Gründe liegen in den langjährigen geologischen und paläontologischen Forschungsarbeiten der europäischen und amerikanischen Fachgesellschaften. Außerdem stehen, je nach den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, sehr unterschiedlich viele Finanzmittel für solche Projekte zur Verfügung. Und das wiederum hat, wie wir in den Kapiteln 10 und 11 genauer erfahren werden, häufig mit dem globalen Ungleichgewicht der Wohlstandsverteilung zu tun. Um dieses Problem möglichst zu umgehen, nutzten Emma und ihr Team ein bemerkenswertes Hilfsmittel, das eigentlich jedem von uns zur Verfügung steht. Die Paleobiology Database. Diese kostenlose Datenbank enthält Unterlagen über Fossilienentdeckungen aus der ganzen Welt, vom Proterozoikum vor 2500 bis 538,8 Millionen Jahren bis zum Holozän. Eines kann ich versprechen. Die wunderschöne Software und die leicht zugänglichen Daten verschaffen jedem, der es möchte, stundenlange Beschäftigung.